Angelika schwamm unter Wasser mit geschlossenen Augen auf mich zu. Ich wich zur Seite aus, hielt sie am Hals, drückte ihr den Mund zu, packte ihre Hand und riss ihr den Ring ab. Sie wehrte sich nicht mehr. Wie eine aus dem Meer gerettete Göttin, stolz, einsam und sinnlich, aber bewusstlos, legte ich sie an den Beckenrand. Allzu viel Zeit hatte Felix nicht mehr. Er zog sich an, verließ das Hotel und fuhr in seinem geliehenen Pinto nach Galveston. In Kapitän Hardings grauem Holzhäuschen stellte er fest, dass der Stein genau in Bernsteins Fassung passte. Kriegst du diesen Ring auf einen Finger, Captain? Gib her. Passt. Aber die Jungs werden mich auslachen. Wem soll ich den Ring geben? Kennst du den Sturm? Alle. Ein Junge und ein Mädchen werden dich am Dock von Coatzacoalcos erwarten. Sie werden dich fragen, ob du von Prospero kommst. Und du wirst sagen, ja. Sie werden fragen, wo Prospero ist. Und du wirst sagen, in seiner Zelle. Denen gibst du den Ring. Prospero in seiner Zelle.